Erster König Hiskia hörte das. Er zerriss seine Kleider. Er zog ein grobes Gewand an. Dann ging er in den Tempel Gottes. Zweiter Hiskia schickte Eliakim und Sebna. Er schickte auch wichtige Priester. Sie trugen grobe Kleider. Sie gingen zu Jesaja, dem Propheten. Dritter, sie sagten zu Jesaja, König Hiskia sagt, heute ist ein schlimmer Tag. Wir haben große Not. Es ist wie ein Kind, das geboren werden soll. Aber es gibt keine Kraft dafür. Vierter, vielleicht hört Gott, was Rabsakeh sagt. Der König von Assyrien hat ihn geschickt. Rabsakeh spricht schlecht über Gott. Gott soll ihn dafür bestrafen. Bitte bete für die Menschen, die noch da sind. Fünfter, die Männer von König Hiskia kamen zu Jesaja. Sechster, Jesaja sagte zu ihnen, sagt eurem König, Gott sagt, habt keine Angst. Hört nicht auf die bösen Worte. Die Diener des Königs von Assyrien haben schlecht über mich gesprochen. Siebter, ich werde ihm einen Gedanken geben. Er wird eine Nachricht hören. Dann wird er in sein Land zurückgehen. Dort werde ich ihn mit dem Schwert töten. Achter, Rabsakeh ging zurück. Er fand den König von Assyrien. Der König kämpfte bei Libna. Er hatte Lachis verlassen. Neunter, Sanherib hörte eine Nachricht. König Tirhaka von Kusch kam, um zu kämpfen. Sanherib schickte wieder Boten zu Hiskia. Sie sollten zu König Hiskia von Juda sagen, 10. Dein Gott soll dich nicht täuschen. Du vertraust auf ihn. Denke nicht, Jerusalem wird nicht fallen. Der König von Assyrien wird es nicht bekommen. Elfter, du hast gehört, was die Könige von Assyrien taten. Sie haben alle Länder zerstört. Sie haben alle Menschen getötet. Willst du entkommen? Zwölfter, meine Väter haben Völker zerstört. Ihre Götter konnten sie nicht retten. Konnten die Götter Gosan, Haran, Rezef retten? Oder die Leute von Iden in Tel Assar? 13. Wo ist der König von Hamat? Wo ist der König von Arpad? Wo ist der König von Sepharvaim, Hana und Auwa? 14. Hiskia bekam den Brief von den Boten. Er las den Brief. Dann ging er in den Tempel Gottes. Hiskia legte den Brief vor Gott hin. 15. Hiskia betete zu Gott und sagte, 16. Gott, du bist der Gott Israels. Du sitzt über den Engeln. Du bist der einzige wahre Gott. Du bist Gott über alle Länder der Welt. Du hast Himmel und Erde gemacht. 17. Gott, höre bitte zu. Gott, sieh bitte her. Höre die Worte von Sanherib. Er hat seine Männer geschickt. Sie sprechen schlecht über dich, den lebendigen Gott. 18. Ja, Gott, die Könige von Assyrien. Sie haben alle Völker und Länder zerstört. 19. Sie haben ihre Götter ins Feuer geworfen. Das waren keine echten Götter. Sie waren aus Holz und Stein. Menschen haben sie gemacht. Darum konnten sie sie zerstören. 20. Jetzt, Gott, unser Gott, rette uns bitte. Rette uns aus seiner Macht. Dann werden alle Länder der Welt wissen, du, Gott, bist der einzige Gott. 21. Jesaja schickte eine Nachricht zu Hiskia. Er sagte, Gott, der Gott Israels, sagt, ich habe dein Gebet gehört. Du hast wegen Sanherib gebetet. Sanherib ist der König von Assyrien. 22. Gott sagt über Sanherib, die Stadt Zion lacht über dich. Sie verachtet dich. Die Stadt Jerusalem schüttelt den Kopf über dich. 23. Wen hast du verspottet? Über wen hast du schlecht gesprochen? Gegen wen hast du deine Stimme erhoben? Gegen wen hast du deine Augen hoch erhoben? Gegen den Heiligen Israels. 24. Du hast durch deine Diener schlecht über Gott gesprochen. Du hast gesagt, mit vielen Wagen bin ich auf die Berge gefahren. Ich kam bis zum Libanon. Ich habe die hohen Zedern gefällt. Ich habe die besten Zypressen gefällt. Ich kam bis ganz nach oben. Ich kam in seinen dichten Wald. 25. Ich habe gegraben und fremdes Wasser getrunken. Ich habe mit meinen Füßen alle Kanäle in Ägypten trocken gemacht. 26. Hörst du das? Ich habe das schon lange geplant. Ich habe es vor langer Zeit bestimmt. Jetzt habe ich es geschehen lassen. Du solltest starke Städte zerstören. Sie sollten zu Steinhaufen werden. 27. Die Menschen dort waren schwach. Sie bekamen Angst. Sie wurden beschämt. Sie waren wie Gras auf dem Feld. Sie waren wie junges Gras auf den Dächern. Sie waren wie verdorrtes Korn. 28. Ich weiß, wann du aufstehst und sitzt. Ich weiß, wann du gehst und kommst. Ich weiß auch, wie du gegen mich wütend bist. 29. Du bist wütend auf mich. Dein Stolz ist zu mir gekommen. Darum lege ich dir einen Ring in die Nase. Ich lege dir einen Zaum an den Mund. Ich führe dich auf dem gleichen Weg zurück. Du bist auf diesem Weg gekommen. 30. Das ist ein Zeichen für dich, dieses Jahr ist ihr, was von selbst wächst. Im zweiten Jahr ist ihr, was aus den Wurzeln wächst. Im dritten Jahr sollt ihr säen und ernten. Ihr sollt Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. 31. Die Menschen, die von Juda übrig sind, werden leben. Sie werden neue Wurzeln schlagen. Sie werden Früchte bringen. 32. Ein Teil der Menschen wird aus Jerusalem kommen. Sie werden vom Berg Zion kommen. Gott wird das tun. Er ist sehr eifrig. 33. Darum sagt Gott über den König von Assyrien, er wird nicht in diese Stadt kommen. Er wird keinen Pfeil darauf schießen. Er wird keinen Schild gegen sie halten. Er wird keinen Wall bauen. 34. Er wird auf dem gleichen Weg zurückgehen, auf dem er kam. Aber er wird nicht in diese Stadt kommen. Das sagt Gott. 35. Ich werde diese Stadt beschützen. Ich werde sie retten. Ich tue das für mich. Ich tue das auch für meinen Diener David. 36. Ein Engel Gottes ging hinaus. Er tötete 185.000 assyrische Soldaten im Lager. Am nächsten Morgen standen die Leute auf. Sie sahen viele tote Körper. 37. Sanherib, der König von Assyrien, brach auf. Er zog weg. Er kehrte um und blieb in Ninive. 38. Eines Tages betete Sanherib im Tempel seines Gottes Nisroch. Seine Söhne Adramelech und Sarezer töteten ihn. Sie flohen dann in das Land Ararat. Sein Sohn Asarhadon wurde der neue König.